بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله. إن شاء الله هات من مش im Raum, dann machen wir jetzt weiter, inshallah. Liebe Geschwister, wir waren beim letzten Mal fertig mit Ghazwatul Ahzab, mit der Parteienschlacht oder der Grabenschlacht. Und nach dieser Grabenschlacht haben die Muslime diesen Verlust auf Seiten der Götzendiener ausgenutzt und weiterhin Druck gemacht, was die Handelswege angeht. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem weiteren Feldzug, der heißt Sariyatul Khabt oder Al-Khabat, eine Gruppe von, eine Kompanie hinausgeschickt mit der Führung von Abu Ubaidah ibn Jarrah, radiallahu ta'ala anhu. Es waren ungefähr 300 Muhajirin und Ansar, um eine Handelskarawane der Quraysh in der Nähe der an der Küste des Meeres, Hijaz dort, ja, einzunehmen. Und auf dem Weg dorthin hat sie einen Hunger ereilt, sodass sie, sie hatten so großen Hunger, dass sie sogar die Blätter gegessen haben vom Boden, der von Bäumen heruntergefallen ist. Und deswegen heißt dieser Feldzug Sariyatul Khabt, weil Khabt ist eben diese Blätter, die vom der Laub offensichtlich, der vom Baum heruntergefallen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, was sie geopfert haben, geleistet haben, all dies auf dem Weg des Islam. Und dann haben sie auch vor lauter Hunger manche ihrer Kamele geopfert. Aber das ist natürlich immer problematisch, weil die Kamele, die werden gebraucht werden, nicht nur zum Reiten, sondern wenn sie auf die Feinde treffen, sodass jeder Kämpfer eins hat. Und so hat Abu Ubaidah radiallahu ta'ala ihnen dann verboten, ihre Kamele zu opfern. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen vom Meer einen riesengroßen Wal anschwimmen lassen, der so groß war, dass es in manchen Erzählungen heißt, dass man sich reinstellen konnte in das Maul dieses Wals. So groß war dieses Tier. Und sie haben davon einen halben Monat lang gegessen. Und sie haben auch Fischfleisches zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Hause getragen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat auch davon gegessen. Und das alles weist darauf hin, dass das Veränderte, das heißt die Tiere, die im Meer leben und die von alleine gestorben sind, dass sie, sofern sie einem nicht schaden, dass man sie essen darf, und im Gegensatz zu den Landtieren. Bei Landtieren, wenn sie von alleine sterben, darfst du sie nicht essen. Aber die Meerestiere, Meeresfrüchte, alle Tiere des Meeres, Alhamdulillah, sind uns erlaubt zu essen, selbst wenn sie von alleine gestorben sind und sie tot angeschwommen kommen. Das war wohl die letzte Entsendung einer Kompanie gegen die Quraysh, denn danach hat der Friedensvertrag von Hudaybiyah stattgefunden. Und Abu Sufyan, radiallahu anhu, damals, er war noch kein Muslim, weil wir wissen, er ist erst am Tag der Befreiung Makkas Muslim geworden. Aber er beschrieb das folgende, was Al-Harbu qad hasabatna, was sinngemäß bedeutet, die Kriege haben uns zurückgehalten. Das heißt also, auch die Quraysh, sie waren interessiert an einem Friedensvertrag, weil Krieg ist für keine Seite gut. Weder für die Muslime, weil sie ihre Da'wah nicht machen können, noch für die Kuffar, weil es für sie nur Verluste bedeutet. Deswegen ist der nächste Abschnitt, den wir uns anschauen werden, ist der Feldzug, oder die Auseinandersetzung von Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah erst einmal ist ursprünglich der Name eines Brunnens, der ca. 22 Kilometer nordwestlich von Mekka entfernt ist. Heutzutage, wenn du danach fragst, wirst du es nicht mehr finden, weil der Name hat sich geändert und es heißt als Shumaisi. Aber Shumaisi ist bekannt, also unter den Arabern, die dort leben. Und ein Teil von diesem Gebiet Al-Hudaybiyah befindet sich im Haram von Mekka, und der meiste befindet sich im Halal Bereich, also außerhalb von dem Haram von Makkah. Und diese Auseinandersetzung wurde nach dieser Ortschaft genannt, weil den Muslimen dort verwehrt worden war, in die heilige Zone einzutreten. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ist am Anfang des 11. Monats Dhul-Qi'da, an einem Montag im 6. Jahr hinausgezogen. Sein Ziel war die Umrah. Und er wollte nämlich ein bestimmtes Gerücht aus der Welt schaffen. Und zwar wollte er den Leuten zeigen, dass die Muslime sehr wohl diese Heiligtümer verherrlichen. Und dass sie sehr wohl das altehrwürdige Haus, die Kaaba, verherrlichen und hoch, in ihren Herzen hochtragen. Und die Quraysh hatten nämlich ein Gerücht verbreitet, dass die Muslime die Kaaba nicht respektieren. Und dass die Muslime das Gotteshaus nicht für unantastbar erklären, sondern dass sie seine Heiligkeit sozusagen antasten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat damit gerechnet, dass die Quraysh ihn von der Umrah abhalten werden und vom Betreten der heiligen Zone. Und er hat auch damit gerechnet, dass sie ihn bekämpfen werden. Und deswegen ist er mit der größtmöglichsten Zahl wollte er hinausziehen und hat auch alle Muslime in der Gegend und auch die Beduinen aufgerufen. Doch als sie zu langsam gemacht haben, ist er dann einfach mit den Muhajirin und den Ansar losgezogen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses geschichtliche Ereignis im Koran aufgenommen. In Surat Al-Fath auf der Seite 512, Ayah Nummer 15. Die Zurückgelassenen der Wüstenaraber werden zu dir sagen, unser Besitz und unsere Angehörigen, unsere Familie haben uns zu sehr beschäftigt. So bitte für uns um Vergeben. Ja? Aber es stimmt nicht, was sie sagen. Sie sagen mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Sag, wer vermag denn für euch bei Allah etwas zu ändern, wenn er für euch schaden will oder wenn er für euch nutzen will? Aber nein, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Also Allah weiß, warum sie zurückgeblieben sind. Er sagte weiterhin, aber nein, es ist nicht so, wie sie behaupten. Also, aber nein, es ist nicht so, wie sie behaupten. Sie sagen, sie wurden zurückgehalten wegen Familie und wegen was nicht was. Stimmt nicht. Ihr meintet, dass der Gesandte und die Gläubigen niemals mehr zu ihren Angehörigen zurückkehren würden. Er hat damit gerechnet, dass der Prophet sterben wird und getötet werden wird von Quraysh, die Sahaba ebenfalls. Und das ist euch in eurem Herzen ausgeschmückt worden, also vom Shaitan. Und ihr hegtet die böse Erwartung und wart ein Volk des Niedergangs. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was sich in ihren Herzen befindet. Sie können den Propheten sallallahu alaihi wa sallam anlügen. Sie können ihm etwas vortäuschen. Aber es bringt nichts. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird das, was sie in ihren Herzen behalten, insgeheim halten, wird es aufdecken. Und so haben die Muslime auch ihre Waffen mitgenommen. Die Anzahl der Muslime bei Hudaybiyah waren ca. 1400 Leute. Wenn man aus Medina kommt und Umrah machen will, muss man bei der Ortschaft, neben heutzutage schon Teil von Medina geworden, heißt Dhul Hulayfa, heute heißt es Abyar Ali, muss man dort in den Ihram, in den Weihzustand eintreten. Das haben sie auch gemacht für die Umrah, die meisten von ihnen. Und sie haben 70 Hadi Tiere mit sich genommen, mit 70 Kamele. Hadi ist ein Opfer, das man leistet in der heiligen Zone für die Armen der heiligen Zone. Und Hadi ist entweder freiwillig oder verpflichtend. Verpflichtend ist es, wenn man Hajj, Tamattu oder Qiran macht, ansonsten ist es eine freiwillige Angelegenheit, wie in diesem Fall. Sie haben Umrah gemacht und sie haben diesen Hadi, diese Ibadah, die heutzutage fast ausgestorben ist, sie haben diese 70 Kamele mitgenommen, um sie für Allah subhanahu wa ta'ala zu opfern und das Fleisch an die Armen von der heiligen Zone zu verteilen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat immer wieder Spione ausgesandt, um zu gucken, was die Quraysh bereits erfahren. Haben sie erfahren, dass die Muslime losgezogen sind? Wissen sie davon Bescheid? Und er hat Busr ibn Sufyan al-Khuza'i al-Ka'bi losgeschickt, um auszukundschaften, was los ist. Als die Muslime bei einer Ortschaft 73 Kilometer entfernt von Medina waren, eine Ortschaft al-Rawha, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Sahabi namens Abu Qatada al-Ansari radiallahu ta'ala anhu losgeschickt, auch mit anderen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Richtung der Küste des Roten Meeres. Denn er hat erfahren, dass dort sich einige Götzendiener befinden, die eventuell sie angreifen würden. Auf dem Weg dorthin hat sich etwas Interessantes ereignet. Und zwar hat Abu Qatada einen Wildesel gesehen. Und er war auf dem Tier, auf seinem Reittier. Und er sagte dann zu manchen Sahaba, gib mir mein Speer. Gib mir mein Speer. Und keiner von ihnen hat sich geregt. Warum? Weil, wenn du im Ihram bist, darfst du keine Tiere jagen. Und dann ist Abu Qatada selbst gegangen, hat das Speer genommen, losgeritten und hat den Wildesel erledigt. Abu Qatada war nämlich nicht im Ihram, radiallahu ta'ala an. Und sie alle haben dann davon gegessen, aber nachher kam ihnen Zweifel, weil sie wussten nicht, ob sie von so einem Tier essen dürfen. Als sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam antrafen, etwa 180 Kilometer von Medina entfernt, fragten sie ihn und er erlaubte ihnen und seinen Freunden von diesem Fleisch zu essen, solange sie ihm nicht dabei geholfen haben, davon zu essen. Das heißt, die Sahaba radiallahu anhum, da sie ihm nicht geholfen haben, durch Zeigen auf das Tier oder durch irgendwie unterstützt haben durch ihn das Reichen seiner Waffe, durften sie davon essen. Ansonsten darf man als Muhrim nicht für ein Tier essen, das wo man mitgeholfen hat oder was man selbst gejagt hat. Das war eine Angelegenheit, die sich ereignet hat, von der wir Muslime, alhamdulillah, bis an den heutigen Tag profitieren. Als die Muslime dann ca. 80 Kilometer von Mekka entfernt waren, in der Ortschaft, der heißt Usfan, bis heute noch bekannt, kam Busr ibn Sufyan al-Ka'bi, den der Prophet s.a.w. vorher ausgesandt hat als Spion, und hat dem Propheten s.a.w. mitgeteilt und gesagt, die Quraysh haben mitbekommen, dass du dich auf dem Weg nach Mekka befindest. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Freunde um Rat gefragt und hat sie gefragt, sollten wir nicht, er sagte wortwörtlich, o ihr Leute, gebt mir Rat. Und da hat sie gefragt, sollen wir nicht lieber uns denjenigen arabischen Stämmen zuwenden, die Quraysh unterstützt haben, das heißt zu anderen kleineren Ortschaften gehen und sozusagen uns mit ihnen auseinandersetzen, statt mit den Quraysh direkt. Daraufhin sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, o Gesandter Allahs, du bist doch nur hinausgezogen, um die Umrah zu vollziehen und du willst niemanden töten und du willst doch niemanden bekämpfen. Deswegen begib dich zum Haus und sollte uns jemand davon abhalten wollen, dann bekämpfen wir ihn. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diesen Ratschlag angenommen und er sagte, zieht los im Namen Allahs. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie es auch in einer Mursal-Überlieferung dieses Hadithes heißt, sagt, es gibt niemanden, der seine Freunde so oft zu Rate gezogen hat, wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Ich nehme an, die Gebetszeit ist eingetroffen. Deswegen machen wir an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Ich wollte noch viel mehr heute erzählen über die Sira. Allerdings, Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Möge Allah es belohnen. Inshallah kommt ihr nächste Woche wieder. Und dann nächste Woche ist ja noch nicht Ramadan, inshallah. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit, über die Sira zu sprechen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.